Naja, nach dem Schreck über meine Ausbürgerung, den ich hatte, kriegte die Regierung der DDR einen Schreck darüber, dass so viele Leute in der DDR sich solidarisch mit mir verhielten. Dass es im Westen großes Geschrei geben würde, das konnten die sich an einem Finger ausrechnen. Aber dass es in der DDR selbst, zu Hause, so viel Protest geben würde, und zwar nicht nur unter den berühmten Schriftstellern und Künstlern, sondern auch bei den sogenannten einfachen Leuten. Damit hatte keiner gerechnet und das muss ich Ihnen sagen, ich natürlich auch nicht. Denn damit konnte keiner rechnen, das hatte es ja vorher noch nicht gegeben. In diesem Sinne kamen die Herrschenden dann selbst zu der Meinung, dass meine Ausbürgerung ein Fehler war. Honecker selber hat es ja ein paar Jahre später mal zugegeben in einem Gespräch mit Schweizer Sozialisten, die ihn in Ostberlin offiziell besuchten. Da sagt er, ja, das war ein Fehler. Worauf natürlich wieder einige hirnverbrannte Trauerjournalisten auf die Schnapsideen kamen, Honecker würde seinem kleinen Biermann nachtrauern. Das hieß natürlich in klare deutsche demokratische Prosa übersetzt, wir hätten den Hund damals nicht aussperren dürfen, das war ein Fehler, sondern wir hätten ihn, was wir ja auch wollten, einsperren sollen. Das wäre politisch für uns billiger geworden. Das mit dem Aussperren hat ja seitdem Tradition, wenn auch nie offiziell. Viele von denen, die damals den Protest gegen die Ausbürgerung des Wolf Biermann unterschrieben haben, leben seit Jahren in der Bundesrepublik im Westen, arbeiten hier auch in West-Berlin. Ein Exodus, der ja auch noch gar nicht abgeschlossen ist und der inzwischen wohl auch die kleinen Leute, von denen Sie gerade sprachen, ergriffen hat. Naja, auf jeden Fall haben die Herrschenden dazugelernt. Die sind ja auch nicht blöde. Also sie sind nicht blöder als wir. Die Dummköpfe sind auf alle Seiten gerecht verteilt. Das ist doch klar. Die sind nicht blöd, sondern reaktionär. Und das ist ein Unterschied. Und sie lernen dazu. Und sie haben zum Beispiel gelernt, dass es eleganter ist, die Leute mit einem Reisepass in den Westen zu lassen, besonders die berühmteren Schriftsteller. Und es erweist sich, dass bei manchen Schriftstellern diese lange, elegante Kette mit dem Reisepass sie fester bindet, als wenn man sie überhaupt nicht reisen lässt und dass sie damit politisch fast willfähriger werden, als wenn man sie immer so hart zu Hause hält. Aber Sie wissen ja, einige sind dann hier geblieben und haben dieses ewige Hin und Her satt gehabt, weil sie sich auch schämten vor ihren Leuten, wenn sie nach Hause kamen. Es ist schwer, in einem Land zu leben, wo alle Leute festgehalten werden und man selber hat dieses süße, dieses gefährliche Privileg, immer hin und her zu reisen. Aber am Ende ist ja viel wichtiger, nicht ob irgendwelche berühmten Athleten hin und her reisen dürfen, Sportler oder Schriftsteller, sondern ob die sogenannten einfachen Leute es können. Das ist ein allgemeines Menschenrecht. Und in dem Maße, wie dieses Recht erweitert wird und die einfachen Leute, die nicht berühmt sind, vor denen man keine Angst hat, öffentlich meine ich, wenn die reisen dürfen, dann würde ich von einem wirklichen Fortschritt sprechen und dann könnte der Schriftsteller, der sogenannte Berühmte, auch ohne seelisches Magendrücken, diese Grenze passieren. Wolf Biermann, seit 10 Jahren in Hamburg ansässig, seitdem nicht mehr in der DDR gewesen. Der Kontakt läuft doch sicherlich nicht nur über Zeitungen, über das Fernsehen, über die Rundfunkanstalten, sondern es kommen ja auch sehr viele Freunde von drüben. Naja, welche, die da bleiben, welche, die zurückfahren. Und die, die zurückfahren, muss ich Ihnen sagen, sind mir meinem Herzen immer noch etwas näher, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es schlimm ist, wenn so viele aufrichtige und tapfere Menschen, gerade die, die in Konflikt gekommen sind mit den herrschenden Umständen, wenn die immer abhauen in den Westen. Das ist schlimm. Ich habe zwar inzwischen gelernt und lernen müssen, dass man sehr viel toleranter sein muss mit Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus und ich gehe weg. Ich werde denen keine politischen Moralpredigten mehr halten, wie noch zu der Zeit, als ich in der DDR lebte und jedem Vorwürfe machte, der abhaute. Aber am Ende ist es doch das Allerbeste, wenn man die Kraft hat, wenn man den Mut hat, aber auch natürlich die Umstände danach sind, dass man das überhaupt durchstehen kann, dass man in der DDR bleibt und dort lebt, das heißt sich dort wehrt gegen Unterdrückung und dort denen, die sich selber wehren können, beisteht, das ist am Ende immer noch das menschlich Bessere und politisch Wirksamere. Stefan Hermlin hat gesagt, hartnäckig bleiben hilft, auch in der DDR sich seine Rechte zu sichern. Gilt das nur für den Künstler oder auch für den kleinen Mann? Das gilt leider nicht immer für den kleinen Mann. Und aus Stefans Mund möchte ich das nicht so gerne hören, weil die berühmten Leute, bei denen ist sowieso über alles nochmal ein bisschen anders. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, gehen die auch ab. Und zwar dann nun wiederum schlimmer als die sogenannten einfachen Leute. Aber solange die Unterdrückung so gemütlich dahin läppert wie in der DDR, haben die kleinen Leute es doch schwer, auch ihre Rechte durchzusetzen, auch mit Hartnäckigkeit. Aber im Grunde kann man schon sagen, ja, sie sollen. Und es ist besser so. Aber verstehen Sie, es ist sehr schwer für mich hier in Köln, wo ich gerade bin. Ich wohne zwar in Hamburg, aber Sie wissen, ich bin jetzt wegen des Konzerts schon hier in Köln. Es ist sehr schwer für mich, hier im Westen sitzend, den Leuten in Leipzig zu sagen, was für Heldentaten sie dort vollbringen können. Das ist eine schiefe Lage. Dafür gibt es ein deutsches Sprichwort, das ich nie vergessen will. Es heißt, man soll nicht mit eines anderen Mannes Arsch durchs Feuer reiten. Und ich will mit dem Arsch der Menschen in Dresden und in Mecklenburg nicht durch die Feuer reiten, die mich nicht mehr brennen können. Welche Feuer brennen denn den Wolf Biermann heute? Naja, hier ist es einem manchmal auch ganz schön heiß unterm Hintern, um im Bild des deutschen Sprichwortes zu bleiben. An Formen der Unterdrückung gibt es auch im Westen keinen Mangel, nur sie sind viel, viel anders. Sie sind nicht wie im Kasper-Theater mit dem Krokodil so einfach, sondern sie sind sehr viel raffinierter und differenzierter, weil die Macht eben nicht brutal wie in dieser öden Diktatur im Osten ausgeübt wird, sondern über den Markt, über die Arbeitsplätze, über das Geld, über die Warenproduktion. Das klingt sehr abstrakt und es ist eben auch nicht so schön bilderbuchartig mit einem Unterdrücker an der Spitze, der ein Gesicht hat oder zumindest eine Fresse und den man beim Namen nennen kann und sagen kann, der ist es, dieser Schweinehund, der muss weg oder irgend sowas. Hier ist alles sehr viel indirekter und gerade für Leute, die aus der DDR kommen und die an dieses alte System gewöhnt sind und sich darauf trainiert haben, für die ist es enorm schwer, hier sich zurechtzufinden und zu wissen, was vorne und hinten richtig und falsch ist und wo eigentlich die Bedrohung herkommt. Sie ist hier im Westen sehr groß, aber viel diffuser. Kaputt gehen kann man hier genauso wie im Osten, aber die Art, wie man kaputt geht und von wo die Bedrohung wirklich kommt, das ist eine Erkenntnis, die man nicht so leicht hat wie im Osten. Oder genauer gesagt, die Leute, die hier immer gelebt haben, die wissen es schon besser. Die sind eben trainiert auf diese Gesellschaft. Aber wer aus dem Osten kommt, der muss allerhand umlernen, um hier nicht vor die Hunde zu gehen.